Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Sommer, Sonne, Drinks und gute Musik. Naja, ganz so noch nicht bei uns, aber das kommt demnächst definitiv, der Sommer und die Sonne. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die ab diesem Wochenende auf Ibiza sein können, da ist wirklich für alles gesorgt. Es ist Opening-Zeit und genau darüber geht unsere Club-Ding-Sendung heute thematisch. Ich habe für euch die ganz großen potenziellen Anwärter auf die Big Sommer-Club-Hits dieses Jahr und wir sprechen natürlich über die anstehenden Partys in diesem Sommer. Die zweite Stunde übernehmen dann die zwei Jungs von Moon Boutique aus Hamburg für euch. Wir haben ein einstündiges DJ-Set bekommen und wir legen mit dem ersten großen Track aus diesem Jahr los. Das ist Got to be Loved von Soul Reductions beim Club-Ding Ibiza Opening Special. We'll be right back. Club-Ding. Give It Up von Kenneco war das hier gerade. Auch eine Mega-Nummer, die diesen Sommer vermutlich noch öfters zu hören sein wird. Und als nächstes hören wir einen neuen Remix von Claptone. Es ist Opening-Wochenende auf Ibiza und am Montag nächste Woche wird unter anderem sein Masquerade Hotel ins Pascha auf die Insel gebracht werden. Es ist seine erste Residency im Pascha. Die Gäste sind beim Opening and Him und Arman van Helden. Und da würde ich sagen, das geht klar, ne? Das kann man mal machen. Und auch Purple Disco Machine wird ihn im Sommer ein paar Mal besuchen. Für ihn hat Claptone auch seinen letzten Remix gemacht. Und das hier, das ist Body Funk von Purple Disco Machine im Claptone Remix für euch. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. einer der ganz großen Nummern bisher dieses Jahr. I Feel It von Left Wing and Cody beim Club Ding. Ibiza Opening Special ist heute. Kommen wir zu einer Künstlerin, die schon letztes Jahr einer der gefragtesten Gäste auf der Insel war. Peggy Gou. Die junge Dame hat gestern schon beim Ushuaia und High Opening aufgelegt, ist jetzt wahrscheinlich schon im Flieger Richtung Edinburgh, um dort aufzulegen. Und morgen geht's direkt wieder zurück auf die Insel. Dort wird sie dann beim Circo Loco und DC10 Opening spielen. Ihr kriegt jetzt von mir ihre aktuelle Nummer Starry Night. Us. Er musste nach seinem Überhit letztes Jahr mit Pick Up für dieses Jahr natürlich noch mal ein bisschen nachlegen. Ne? Ist klar, DJ Coast, der ein Remix von Gary Reed's It Will Be All Over gemacht hat. Vermutlich der Sounddowner-Track dieses Jahr. Kommen wir zu einem Mann, der letztes Jahr so richtig durchgestartet ist. Fischer, der junge Mann und nebenberuflich mittlerweile eigentlich Surfer, hat mit Losing It dieses Jahr den Festival-Track 2018 geliefert. Jetzt gibt's natürlich pünktlich zu den Openings auf Ibiza Nachschub. Die Nummer heißt Your Little Beauty und treue Fischer-Fans kennen ihn wahrscheinlich schon aus seinen Sets. Fischer gibt's dieses Jahr übrigens auch ab Ende Juni auf Ibiza zu bewundern. Er legt dann jeden Dienstag im High mit Solado auf und ich kann euch sagen, das wird Bombe. Me burning. You got me burning now. Come in, my friend. You feel unsteady, but I won't bend. You're hurting so much, I need you to breathe again. You Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. eine ganz schöne Ballung an potenziellen Clubhits für dieses Jahr. Als erstes war das, wie schon erwähnt, Fischer mit seiner neuen Nummer. Danach gab es dann die neue Nummer von Eric Prydz zu Camel Fats Breathe, gefolgt von Joris Brooms, Ryo. Und jetzt gerade habt ihr eine Nummer namens Future Funk von Ghetto Blaster gehört. Den Track spielen momentan so viele Leute und naja, eben solche Leute wie Solomon zum Beispiel regelmäßig in ihren Sets. Das könnte auch ein ganz netter Floorfiller für dieses Jahr werden. Kommen wir schon zum heutigen DJ-Set. Das kommt von den beiden Hamburger Jungs von Moon Boutica. Die haben uns hier eine ganze Stunde lang ihre momentanen Lieblingstracks zusammengemixt. Unter anderem mit Tracks von Frankie Rizzardo, Joris Warren und natürlich auch Tracks von sich selber. Ganz viel Spaß damit jetzt im Clubding. Thank you. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Thank you. ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in der Mix. Es ist 21.30 Uhr und ich kann euch sagen, die Ibiza Openings laufen und wir haben einen Agent eingeschleust. Phil, unser Clubding-Redakteur, der ist jetzt gerade auf Ibiza und hallo auf die Insel, wie geht's dir? Ja, hi Flo, alles Beste. Habt ihr ein bisschen besseres Wetter als wir hier? Ja, es war heute so um die 23 Grad. Blauer Himmel und ja. Boah, du machst gerade ganz schön viele Leute ganz schön eifersüchtig. Wie war denn heute so dein erster Tag und was steht so an den nächsten Ibiza Openings an? Ja, wir sind gestern angekommen und waren dann auch im Ushuaia direkt. Da war das Opening und abends war dann das High Opening. High ist ja der neue Club, der ehemals das Space war. Und ja, haben Leute wie Volk Heizbrenner, Peggy Goo, Tale of Us gespielt, also war sehr, sehr lustig und ja, hat super viel Spaß gemacht, also ja, und die Leute haben schon Bock. Man merkt, der Winter war lang und ja, die Leute wollen einfach jetzt Sommer haben und Party machen und ja, von daher. Sehr gut. Der Kampf gegen den Winterblues. Was kommt denn jetzt so als nächstes die nächsten Tage? Heute werden wir auf jeden Fall, glaube ich, entspannter machen, weil heute auch nicht so viel geht, aber morgen ist dann quasi wieder der nächste große Programmpunkt, der nämlich das Opening von DC10, die berühmt-berüchtigte Circo Loco Party. Und ja, also ich glaube, das wird auch nochmal eine richtig, richtig gute Party. Sehr schön, dann wünschen wir dir viel Spaß auf Ibiza. Wir haben natürlich die passende Musik dort weiter hier. Moon Boutiquer für euch in der Mix noch 30 Minuten im Clubding. Unser Ding. Clubding Live Mix. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding.